Herr Scheck, wie schnell wissen Sie, wann ein Buch wirklich was taugt? Also ob es wirklich was taugt, weiß ich offen gestanden erst, wenn ich es auf der letzten Seite zuschlage und ein bisschen drüber nachdenke. Also ich wünschte, ich hätte diesen Midas-Touch, am besten indem ich mir es unter das Kopfkissen schiebe und dann sofort wüsste, nach 2, 3 Zeilen, ob es was taugt. Das geht in der Kunst nicht. Also fürchte ich, wenn man es ernst nimmt. Aber was ich sehr schnell weiß, wenn etwas nichts taugt. Aha, und wie? Naja, das ist die berühmte Formulierung, Sie müssen keine Eier legen können, um zu beurteilen, ob es eines faul ist. Ja? Okay. Also wenn schiefe Metaphern da sind, wenn die Sprache und die Autorin, der Autor auf Kriegsfuß zueinander stehen, wenn nur Binsen gedroschen werden, Klischees aneinander gereiht, dann hat man doch sehr schnell das Gefühl, das taugt nichts. Und dieser berühmte erste Satz, ist der für Sie wichtig? Ja, das ist natürlich eine Angel, die ausgeworfen wird, ja, ob man eben dran hängen bleibt oder nicht, ja, ob man den Köder schluckt. Aber entscheidend ist dann auch, was nach dem ersten Satz kommt.